Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kleiner Cast, der Podcast von kleiner3.org mit allem, was uns am Herzen liegt, von Politik bis Popkultur. Heute haben wir das Thema Pflege und das wird mit mir eine tolle Frau besprechen, die schon mal für Kleiner 3 geschrieben hat. Das ist die Beatrice. Beatrice, stell dich doch mal kurz selber vor. Ja, hallo. Ich bin die Beatrice. Ich bin von Beruf Gesundheits- und Krankenpflegerin. Habe lange Zeit im Intensiv- und Intermediate-Care-Bereich gearbeitet, habe mittlerweile auch meinen Bachelor in Pflegewissenschaften gemacht, bin auf der Zielgeraden zum Master jetzt momentan auch so ein wenig und bin jetzt aktuell als Fachreferentin bei der Landespflegekammer in Rheinland-Pfalz tätig. Wow, also auf jeden Fall ordentlich schon was geschafft in dem Bereich. Habe ich ja echt Respekt vor. Genau, und für die, die es noch nicht erkannt haben, ich bin übrigens Anne, das hätte ich vielleicht auch gleich mal sagen sollen am Anfang. Genau. Und ich freue mich auch nochmal besonders, das heute mit dir besprechen zu können, weil ich habe nämlich festgestellt, das ist jetzt auch tatsächlich schon so ziemlich genau 2 Jahre her, dass du nämlich auch für Kleiner 3 über das Thema geschrieben hast, ne? Mhm. Über das leidige Dauerthema, dass Pflege so ein unterschätzter Beruf ist und damit natürlich auch ganz viele Probleme verbunden sind, die uns da in dem Bereich immer begegnen. Genau. Warum ich dich jetzt nochmal gefragt habe, das hat auch damit zu tun, dass es ja jetzt in den letzten Tagen einen Hashtag gab, der das Thema nochmal aufgegriffen hat und zwar unter dem Titel Twittern wie Rüddel. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt richtig ausspricht, aber ich glaube ja. Der Erwin Rüddel, CDU-Mitglied, der da tatsächlich so der Auslöser war. Ich weiß nicht, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie das eigentlich entstanden ist mit dem Hashtag und so? Ja, also das war jetzt Anfang Februar, also es ist jetzt schon fast 2 Wochen jetzt mittlerweile her. Erwin Rüttel, der Pflegeexperte der CDU, hat war voll des Lobes über die Sondierungsergebnisse beziehungsweise auch über das, worauf sich die SPD und die CDU für die GroKo sich jetzt hier im Rahmen der Pflege geeinigt haben. Und fand es eigentlich total toll und meint jetzt auch, jetzt wird alles super. Und dann hat er ein bisschen, bisschen Gegenrede bekommen und unter anderem hier auch von dem Herrn Jacobi, der ehemaliger Pflegedirektor auch schon gewesen ist, der dann auch eben auch ganz klar gesagt hat, dass diese Maßnahmen, die jetzt da beschlossen wurden, definitiv nicht ausreichen werden und also dass er die Lage in Deutschland mittlerweile schon so prekär, dass ja auch Fachkräfte aus Osteuropa, auf die man dann ja immer gern ein bisschen gebaut hat, mittlerweile auch einen großen Bogen um Deutschland machen. Ach, krass, worauf Rüttel dann halt einfach mal nur so geantwortet hat, so nach dem Motto, also so spielt euch einen Deal an, die Politik handelt konsequent und die Pflegenden reden endlich mal gut über ihren Beruf und dann kommen auch wieder neue Fachkräfte und dann gibt es gute Zeiten für gute Pflege und das ist alles ein PR-Problem, ne? Ist klar. Ja, ne? Also es ist halt wirklich auch so ein Ding hier so, wir Politiker, wir machen das schon. Ihr müsst jetzt einfach nur mal ein bisschen aufhören zu meckern und dann wird das jetzt ja alles auch schon. Und auch natürlich auch implizit dieses, ihr seid ja selbst schuld, dass der Beruf so so ein schlechtes Image hat, dass den keiner mehr ausüben möchte, weil ihr einfach so viel darüber jammert. Und Das kommt mir irgendwie so selbst dann bekannt vor, wie aus der Sexismusdebatte. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ja gut, ich meine, es ist ein Frauenberuf immer noch. Also es sind, glaube ich, 85% Frauen, die in der Pflege tätig sind. Und wir reden ja da hier auch von einer Tätigkeit her, die ja dann auch sehr stark weiblich konnotiert wird. Also gerade auch im privaten Bereich ja dann auch. Also also sonst sich die Damen mal hier mal nicht so haben. Ja. Und genau, und ich meine, dabei ist halt dann auch, ich glaube, Emergency Mom ist das gewesen. Mhm. Ja, die hat dann diesen Hashtag Twittern wie Rüttel ins Leben gerufen und Ja, war eigentlich mehr so ein bisschen dieses Ironische. Also wir twittern darüber, was wir für Zustände haben und ironisieren das so, dass wir das eigentlich so total, ja, ist doch total super in der Pflege hier. Ja, und dann ist das irgendwie ein bisschen eskaliert. Und ja, 2 Tage später irgendwie, das ging irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es irgendwann Sonntagabend, es war ein Sonntagabend, als ich das zufällig gesehen habe dann auch. Und ja, und am nächsten Tage oder war es dann am übernächsten Tage, Montag oder Dienstag irgendwann war das, also da, also war das dann hier auch schon in aller Munde, also wurde dann auch schon von einigen Medien dann auch schon aufgegriffen und haben darüber berichtet und ja, und jetzt ist Gott sei Dank ja, das Thema Pflege auch momentan, also hat jetzt momentan auch eine gute Medienpräsenz dann auch darauf und ja, also es gab ja auch sehr viele Kollegen, die sich dann jetzt hier auch extra deswegen auch einen Twitter-Account jetzt auch geklickt haben und da jetzt auch angefangen haben, auch so ein bisschen darüber zu twittern auch. Und wo ich jetzt natürlich auch hoffe, dass dann natürlich jetzt damit auch so ein bisschen das Signal an meine Berufskolleginnen dann halt auch so ein bisschen rankommt. Also ja, dass man durchaus halt auch auch was erreichen kann. In dem Fall war es halt jetzt hauptsächlich die Medienpräsenz dann natürlich. Aber dass man natürlich auch darauf aufbaut und dann natürlich auch versucht, arbeits- und berufspolitisch dann natürlich auch noch mal ein bisschen weitermacht, dann halt jetzt hier auch. Und ja, Ja, genau. genau. Ich wollte auch noch mal so ein paar Beispiel-Tweets tatsächlich vorlesen, damit Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, einfach mal so eine Vorstellung davon haben. Und zwar, du hast es schon gesagt, am Anfang hat es mit diesem ironischen Aufgreifen angefangen, ne? Und die Emergency Mom, die das auch gestartet hat, da hatte ich einen Tweet gefunden, wo sie geschrieben hat, wie der Gatte früher oft 6 Nächte à 12 Stunden gearbeitet hat und dann so Herzchen-Augen-Emoji. Natürlich ist das nicht erlaubt, aber zum Glück drückt die Pflege da ein Auge zu. Smiley-Emoji. Eheleute, die sich nicht sehen, können nicht streiten. Für lange Beziehungen werdet Pflegekraft. Twittern wie Rödel, ne? Also, wo das wirklich sehr Ja, dieser ich glaube. Galgenhumor tatsächlich einfach ist. Ja, sie hatte, glaube ich, ich glaube, es war auch Emergency Mom, die dann auch irgendwie getwittert hat, als sie irgendwie heiraten wollte und sie dann auf ihrem Dienstplan gesehen hat, dass sie genau an ihrem Hochzeitstag dann hier noch einen Spätdienst irgendwie eingetragen Ach du bekommen Schande, hat und echt? Oh. ja, und dann irgendwie, Moment, ich habe den, glaube ich, irgendwo als auch noch offen. So, ich den gerade den noch mal. Da war er nicht. Sonst Und kann ich ich auch so noch mal einen vorlesen, gerne. den ich auch, also der auch sehr weh tut, wenn man den liest. Wenn du erstmal so ein leises Danke hörst, vergisst du auch gerne, dass du schon 14 Tage am Stück im Dienst bist, nach 6 Stunden erst einen Kaffee hattest und nicht auf dem Klo warst. Pflege ist schließlich unsere Berufung. Und dann so ein Herz, das war von Onyx0815, ja. Genau, ich habe den Tweet jetzt auch gefunden. Als ich heiraten wollte und im Dienstplan plötzlich Spätdienst stand. Ja, aber die Trauung ist doch morgens, oder nicht? Ja, das erdet. Daumen hoch, Emoji. Wer so einen erfüllenden und wichtigen Beruf in der Pflege hat, muss doch gar nicht mehr heiraten. Ja. Das ist echt so krass. Ja. Ja, hast du dann noch mehr Beispiele, die du vielleicht auch vorlesen möchtest? Oder wo du auch vielleicht gedacht hast, so, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Oder vielleicht auch die ganze Zeit wahrscheinlich gedacht, ja, kenne ich, kenne ich. Hier, der Alleinerziehenden mit Bandscheibenvorfall macht man einen tollen Vorschlag, als sie nicht mehr heben durfte. Kündigen Sie, sonst kündigen wir Sie. Hashtag Pflege gibt so viel zurück. Oh. Kirchlicher Träger übrigens. Ach du Schande, krass. Ja. Ja, ich habe auch noch Ja. einen hier von Who Cares? Szene im Pflegeheim am Sonntag. Sohn regt sich lauthals auf, weil seine Angehörige in der letzten Woche nicht gebadet wurde. Antwort darauf: Hier wurde kein Bewohner der Station in der vergangenen Woche geduscht oder gebadet. Stille. Das ist echt heftig. Ja, es ist also, ich meine, da merkt man halt dann auch, also da redet man ja nicht über Luxusproblemchen eben Nee, dann hier auch, so sondern gar gerade nicht. also für die Pflegebedürftigen selber auch einfach mal, dass sie dann auch so ja, zur üblichen Körperwäsche, die ja dann oft so hauptsächlich am Waschbecken oder mit einer Waschschüssel dann halt hier auch durchgeführt werden. Also man da halt auch einfach mal sagt, einmal die Woche einmal wirklich eine komplette Dusche mit Haarwäsche und allem dann hier auch, ne? Also wie gesagt, es ist ja was ganz Grundsätzliches dann auch. Ich habe ja auch ganz, ganz viele Tweets auch dazu gelesen, wo auch einige geschildert haben, dass ja mehr oder minder, ja, die Leute, für die sie verantwortlich sind, da hier mehr oder minder nötigen müssen. Ja, statt dass man sie eben auf die Toilette begleitet, eben, dass sie Inkontinenzmaterial nutzen und dann da dann auch noch nicht mal, ja, das schaffen, dass dann da diese Inkontinenzvorlagen dann auch irgendwie mal zeitlich gewechselt werden. Das heißt, die Leute dann halt, ja, auch in ihrem Urin, in einer vollgesogenen, ja, Unterlage, Windel dann halt hier auch drin sitzen im Rollstuhl teilweise. Und ja, also das ist halt, muss man eigentlich nicht diskutieren, dass das eigentlich nicht sein kann, ja. Absolut, ja, ich habe da hatte ich auch noch einen Tweet gehabt von Melonenbrot, der da lautet: Dementer Bewohner äußert, auf die Toilette zu wollen. Hab keine Zeit, mach in die Windeln als Antwort. Dementer Bewohner wiederholt sich, bis es in Aggressionen ausartet, wird sediert, nässt sich ein, bleibt, bis er abends ins Bett kommt, in seinem eigenen Urin sitzen. Ah, das ist echt, ja, und wie du halt sagst, ne, da geht es ja schon einfach um die Basics so, also wirklich so ein menschenwürdiges Leben auch einfach, ne? Ja, das ist echt krass. Ja, und aber was mich ja interessieren würde, also du hast den Hashtag ja wahrscheinlich dann auch viel intensiver verfolgt. Hast du das Gefühl, bei den Sachen, die da so gepostet wurden, und also soweit ich das sehen konnte, da wird ja auch immer noch fleißig gepostet. Hast du das Gefühl, da gibt es so bestimmte Kategorien oder so, sag ich mal, so Problembereiche, die so am häufigsten auftauchen? Oder kann man das überhaupt so eindeutig sagen? Ja, vieles ja, konzentriert sich da natürlich auch auf das Thema Personalmangel beziehungsweise das Verhältnis von Pflegenden zu Pflegebedürftigen, Schrägstrich Patienten. Und ja, wo man halt natürlich auch sagt, da können diese Basics schon nicht mehr vernünftig durchgeführt werden, weil man sich halt auch als Pflegekraft nicht zweiteilen kann. Also ich meine, da kommt es halt dann natürlich auch zustande, dass man da jetzt hier nicht jeden irgendwie mit der Zeit, die derjenige halt auch individuell braucht, halt eben auch auf die Toilette zu begleiten, das Essen vernünftig auch anzureichen und solche Geschichten halt dann eben auch. Ja, also das ist mal ein ganz großes Ding. Dann halt darüber hinaus natürlich auch so, ja, auch die Strukturen, die dann halt dann oft auch mal dahinter stehen. Also es war dann auch ein paar, die dann auch sehr schön gezeigt haben. Ja, auf der einen Seite haben sie irgendwie 15 Leute jetzt in ihrem Bereich, denen sie das Essen mittags anreichen müssen. Oder was heißt, ist ja nicht nur mittags, ist ja generell zu allen Mahlzeiten. Gleichzeitig haben sie insgesamt so oder so nur 30 Minuten Zeit, weil dann die Küche verlangt, dass dann auch die ganzen Essenstabletts dann auch wieder zurück in die Küche gebracht werden dann auch. Also das ist halt natürlich eine Rechnung, die kann nicht aufgehen. Na? Wenn man dann jetzt hier auch noch bedenkt, dann hier ist es. Wir haben ja auch ganz viele Menschen, die halt dann eben auch Schluckstörungen haben, also wo man auch definitiv den Leuten die Zeit geben soll dabei, die sie halt eben auch brauchen, weil wenn man dann halt hier auch noch hetzt, dann kann es halt dann eben auch nochmal passieren, dass sich die Leute verschlucken oder zumindest still aspirieren und dabei halt dann auch schleichend eine Lungenentzündung entwickeln dann auch. Also das ist, Also wo man den eh schon schlechten Gesundheitszustand natürlich da eh noch mal verschlechtert, ne? Ja, und ich meine, das ist halt dann auch, also je älter ein Mensch ist, umso eher muss man halt wirklich ja, sämtliche Risiken vermeiden, wo es nur irgendwie geht, weil eine Lungenentzündung kann natürlich mit einem älteren, ja, geschwächteren Menschen, das kann es für den halt dann auch mal gewesen sein, mal ganz Absolut, das schnell, ist der ne? Und das Wahnsinn, ist, ja. ja, und ich meine, ja, eine Lungenentzündung, die geht ja dann auch mit Atemproblemen einher. Die Leute müssen eventuell auch noch beatmet werden, intubiert werden. Und also das ist halt dann auch, also wo die Leute halt dann sehr schnell und dann auch nicht unbedingt schön, ja, die Grätsche machen, um es mal ganz platt halt den ja auch zu sagen, ne? Weil, ja, ich meine, das ist halt dann was, also man, wir halten dann mal solche Episoden dann auch mal aus und können uns davon auch noch erholen, sagen wir mal so, weil wir da einfach noch besser konstituiert sind, ne? Ein älterer Mensch, der vielleicht dann auch noch Vorerkrankungen hat, dann hier auch, also der packt das dann auch einfach nicht mehr so gut. Und ich meine, es ist halt dann noch mal ein Unterschied, ob da jetzt hier jemand auch einfach mal nur so verstirbt oder ob da jetzt hier noch mal ein Geschehen da jetzt hier mit dazu kommt, das man jetzt hätte vermeiden können dann auch, ne? Also man kann nicht immer alles vermeiden, aber da wo man es halt auch ganz klar vermeiden kann, ja, sollte man es halt dann irgendwie halt dann auch tun können. Und ich meine, ja, ersticken muss man halt auch sagen, ist halt definitiv kein schöner Tod. Ne? Ich habe lange im Bereich der Beatmung auch gearbeitet. Ne? Also ja, also ein Mensch, der halt dann hier um Luft ringt und also das ist halt nichts, also es ist vom Zuschauen her schon nicht schön. Ne? Also das kann sich definitiv auch nicht gut anfühlen dabei. Ne? Nee. Ja, und Genau, wie du halt ja. sagst, es sind alles vermeidbare Sachen erstmal, ne? Also, ja. Ja. Na, ich meine, dann ist halt dann auch, ja, ne, die mangelnde Wertschätzung und Anerkennung, insbesondere durch Arbeitgeber. Ja, also auch das Gefühl, man schreibt Gefährdungsanzeigen, weil man halt einfach mal ganz klar sieht, also Was die ist eine Bewohner, Gefährdungsanzeige nochmal genau? eine Gefährdungsanzeige, die dazu ist man verpflichtet als Fachkraft, die auch, also man ist als Fachkraft verpflichtet, ja, seiner Organisation, seiner Einrichtung zu melden. Also hier kann die Versorgung gerade nicht wirklich gewährleistet werden. Hier sind die Patienten, Schrägstrich die Bewohner, die befinden sich eigentlich in einer akuten Gefährdung auch, weil die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann, sei es jetzt, weil Personalmangel da ist, weil Materialien zum Beispiel zur Versorgung fehlen, dann auch, weil vielleicht ja, von der Konstellation her, welche Patienten man dann hier auch zu versorgen hat, dass man mal sagt, es liegt vielleicht weniger an der Anzahl, sondern gerade an den Schweregraden der Erkrankungen und der Pflegeaufwendungen, dass man das halt eben auch nicht mehr vernünftig versorgen kann, dann halt eben auch. Also dazu ist man auch als Fachkraft einfach auch verpflichtet, das zu melden. Und genau, und dazu schreibt man eine sogenannte Überlastungs- oder Gefährdungsanzeige dann eben auch. Und ja, Also ist gibt auch es dann so wahrscheinlich ein. so Formulare, die man da entsprechend ausfüllt. Genau, Ja. meistens gibt es also, ja, jedes Haus muss die eigentlich mittlerweile auch vorhalten auch. Und ja, das ist dann halt auch etwas, das muss halt dann auch von der Fachkraft ausgefüllt und unterschrieben werden. Je nachdem, wie groß die Häuser dann halt hier auch sind, werden die dann auch, also müssen die dann auch automatisch dann auch gleich an die Betriebsräte, an die Pflegedienstleitungen, an die nächste Stationsleitung und so weiter. Also das geht dann schon ziemlich weit rum dann halt eben auch. Ne? Kommt aber natürlich darauf an, in kleineren Häusern, da sind die Wege ein bisschen kürzer. Also da kommt es dann vielleicht unter Umständen dann halt dann gleich direkt nur bei der Pflegedienstleitung und dann vielleicht noch beim Betriebsrat an. Ne? Und wie Genau. effektiv ist das Ganze eigentlich? Also, weil ich da Ja. glaube auch Tweets gesehen habe, wo im Grunde dann sowas geschrieben wurde, aber das mehr so ist, wie man ruft irgendwie rein in den Wald und es kommt nichts raus, so ungefähr. Ja, ich meine, da geht es ja vor allem halt dann auch darum, auch gerade wenn halt ein Schadensfall dann hier auch passiert, sei es jetzt, weil dann einfach, ja, jetzt hier einfach ein Patient total untergegangen ist oder nicht mitbekommen wurde, dass jemandem etwas passiert ist oder sich verschlechtert von seinem Zustand her, dass man damit halt auch belegen kann, okay, wir haben halt hier einfach auch ein gewisses, ja, Organisationsverschulden, beziehungsweise wir hatten strukturelle Probleme einfach. Das ist jetzt nicht nur die Fachkraft gewesen, die falsch gehandelt hat oder nicht richtig gehandelt hat, sondern auch einfach hier, es war einfach ganz klar, vom Personalstand her und von dem organisatorischen her nicht wirklich schaffbar, dass hier die Leute alle gut und adäquat zu versorgen. Auch ein bisschen im Sinne, also eine gewisse rechtliche Absicherung, wobei einen auch die Gefährdungsanzeige jetzt nicht davor bewahrt, trotzdem irgendwie mit der notwendigen angebrachten Sorgfalt jetzt hier auch zu handeln dann auch. Ne? Oft genug, also ja, also es gibt diese Fälle ganz sehr häufig, wo man einfach miterlebt, okay, das wird dann so hingenommen dann auch. Man bekommt vielleicht noch eine Bestätigung, ja, zur Kenntnis genommen. Es hat allerdings jetzt auch immer wieder mal auch Fälle gegeben, also wo diese Gefährdungsanzeigen dann auch mit einer Abmahnung beantwortet wurden. Da Wow. hat es jetzt, ja, da hat es dann jetzt auch in den letzten Monaten, glaube ich, jetzt zwei Urteile gegeben. Ja, wo auch ganz klar auch gezeigt wurde, dass so eine Abmahnung zurückgenommen werden muss und dass das definitiv nicht rechtens ist. Und ich meine, wenn man jetzt natürlich dann jetzt auch bedenkt, ja, wir sind ja verpflichtet, das zu tun, ja, dann ist, also kann es natürlich nicht sein, dass man dann dafür dann, ja, eine Abmahnung jetzt dafür kriegt oder jetzt bestraft wird dafür, dass man jetzt da hier auch einfach seinen Job hier auch macht, ne? Ja, absolut. Ja, nee, es ist ja auch mit einer Gefährdungsanzeige geht es ja vor allem dann auch darum, auch klarzustellen, ich priorisiere meine Arbeit jetzt hier auch einfach. Also es ist einfach, sind einfach mal Sachen, die man jetzt rausschieben kann oder auf die man jetzt verzichten kann, dass man eben auf diese jetzt hier auch verzichtet jetzt hier, dass man halt jetzt wirklich auch guckt, die Patienten oder die Bewohner, die kommen jetzt so halbwegs gut und sicher durch die Nacht auch und dafür müssen halt dann jetzt hier auf einige Dinge jetzt hier, ne, verzichtet werden jetzt, ne. Kann man jetzt, ist immer ein bisschen schwierig, Beispiele zu nennen. Ja, weil es halt auch immer ein bisschen auch darauf ankommt, ne, wo befinde ich mich jetzt gerade, in welchem Kontext. Ne? Klar, Ja. aber gut, das zeigt ja auch schon, wie kaputt dieses System letztendlich auch wieder ist, ne? Ja, Ja. genau. Ja, ist da natürlich auch, also ja, die Bezahlung ist natürlich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt dann auch, der teilweise auch sehr mannigfaltig ist. Ja, es ist auch, also man muss halt auch immer ein bisschen gucken, wo man ist. Also mein Pflege ist jetzt nicht unbedingt, also nicht dafür bekannt, dass man da total viele Reichtümer anhäuft. Ist aber auch, also ich kann es jetzt nur aus meiner Sicht sehen, aus meiner Zeit, als ich noch in der Intensivpflege auch noch gearbeitet hat. Also man verdient da schon jetzt nicht so schlecht. Also man bekommt da auch locker, je nachdem, wie viele Feiertage und Wochenenden man auch gearbeitet hat, kommt man da auch hin und wieder gerne mal über seine 2.000 € netto auch hinaus. Ja, ein ganz großer Punkt ist aber halt natürlich die unterschiedliche Bezahlung in Kliniken und im Altenpflegebereich. Ah, okay, also Ja, dass innerhalb der ja. jeweiligen Bereiche da noch mal große Genau, Unterschiede also stehen. genau, die letzte Zahl, die ich jetzt kürzlich gelesen habe, waren da, dass da zwischen Alten- und Krankenpflegern da hier auch ein Gehaltsgefälle, ich glaube, 600 bis 800 € Unterschied teilweise auch. Oh, ja. Ja, also und das, wenn man jetzt bedenkt jetzt dann hier, also es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, warum das so ist. Also zumindest rein von der Qualifikation, von der Fachlichkeit her gibt es da eigentlich keinen Grund, warum Altenpfleger schlechter bezahlt werden sollten als Krankenpfleger. Der Altenpflege gibt es mittlerweile auch sehr viele Bereiche. Also man hat es lange Zeit damit begründet, weil, also lange Zeit war ja die Altenpflege tatsächlich auch eine, sagen wir es mal so, geringere Ausbildung im Vergleich zur Krankenpflege dann auch. Das ist ja seit Anfang der 2000er so, dass die Altenpflege dann halt auch von der Ausbildungslänge her dann zumindest auch mal mit der Kranken- und Kinderkrankenpflegeausbildung gleichzieht. Dennoch war es dann trotzdem auch noch immer lange Zeit so, dass auch im Pflegeheim, in der Langzeitpflege, die Krankenpflegekräfte immer noch ein Ticken besser bezahlt wurden als die Altenpflegekräfte dann halt eben auch, obwohl die Altenpflegekräfte sogar für den Bereich der Langzeitpflege sogar noch direkt ausgebildet werden. Also das ist ja, macht eigentlich keinen Sinn, aber auch wenn viele, also viele Betriebe machen das mittlerweile auch, dass sie da auch einfach den Unterschied so nicht mehr machen. Die sagen halt einfach, okay, Staatsexamen ist Staatsexamen. Da macht man den Unterschied nicht. Würde ich mich jetzt in der Altenpflege bewerben, würde ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Chance ist nicht schlecht, dass ich dann doch noch an einen Job komme, wo ich dann doch noch mal besser bezahlt werde als meine Kollegen aus der Altenpflege. Und das, obwohl ich für den Bereich sogar noch eher oder intensiver eingearbeitet werden müssten als die Kollegen mit dem Altenpflegeexamen. Das ist alles echt wow. Ja. Aber das bringt mich auch nochmal zurück zu deinem Artikel, den werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken in der Linkliste hierzu. Du hast nämlich ja damals auch gesagt, ich zitiere das kurz, grundsätzlich ist wichtig festzuhalten, Pflege ist mehr als medizinische Assistenz, sondern ein ganz eigener Zweig in der Gesundheitsversorgung. Und hast dann ja auch dafür plädiert, dass eben ja am Ende eine entsprechende Fachausbildung auch Standard sein sollte. Und was mir zum Beispiel auch gar nicht klar war, so richtig bis zu deinem Artikel, dass das ja offensichtlich in Deutschland gar nicht mal so eben dieser Standard ist. Kannst du das vielleicht noch mal ausführen und vielleicht auch darauf eingehen, was so ein Studiengang wie Pflegewissenschaften dann eigentlich beinhaltet, also was dein Studium dann da auch ja sozusagen darstellt? Also es ist jetzt nicht so, als ob es gar keine Fachausbildung gäbe in Deutschland. Wir haben nur in Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt, ganz, ganz knallhart ausgedrückt, Das ist so einfach den krass, ja. Unterschied. Ja, also wir haben nicht nur eine Pflegeausbildung, wir leisten uns drei Pflegeausbildungen. Das ist die Krankenpflege, die Kinderkrankenpflege und die Altenpflege. Dann halt auch. Und es war ja die letzten 2 Jahre das Vorhaben jetzt hier eigentlich auch, dass wir sagen, wir fassen diese drei Zweige alle zusammen. Ja, also wir schaffen einfach mal eine gemeinsame Grundausbildung, die alle durchlaufen müssen. Gerade weiß ich auch, obwohl die Altenpflege prinzipiell halt dann auch durch die Reform Anfang der 2000er da durchaus nochmal einen Schub bekommen hat im Rahmen ihrer Qualifikation dann halt eben auch, aber sich trotzdem auch in vielen Bereichen trotzdem noch irgendwie zeigt. Und das macht vielleicht auch nochmal so ein bisschen den ja, die unterschiedliche Situation, wie die Ausbildung durchlaufen ist. Also wenn man in der Kranken- bzw. in der Kinderkrankenpflege seine Ausbildung macht, die macht man halt direkt auch in Krankenhäusern oder im Klinikverbund dann halt eben auch und muss ganz gezielt auch sämtliche medizinischen Bereiche dann auch einfach mal durchlaufen. Ne? Also man hat dann halt ja auch, also man ist in der Chirurgie, man ist im internistischen Bereich unterwegs, man ist mal in der Geburtshilfe, man ist Merkt mal man ja auch auf auch, wie viel Intensiv, ne? Expertise einfach da drin steckt, ne? Ja, ja, Schon allein die ganzen ja. Bereiche mitzunehmen, ja. Ja, in der Altenpflege ist halt, also man hat quasi seinen Ausbildungsvertrag, zumindest war es jetzt lange Zeit so, ich hoffe, ich täusche mich jetzt da auch nicht mehr. Man hat da quasi seinen Ausbildungsvertrag mit einer pflegerischen Einrichtung, na, die eine Kooperation mit einer Schule dann halt hier eben auch hatte, wo man halt eben den schulischen Teil seiner Ausbildung dann hier eben auch macht, hat dann zwischendrin aber halt auch nochmal einzelne Praktika vorgegeben, also dem, wo man zum Beispiel in der Gerontopsychiatrie dann eben auch im Klinikbereich dann auch nochmal so ein bisschen mit drin ist, dann eben auch, um da gerade auch die medizinischen Bereiche auch nochmal so ein bisschen abzudecken, weil ich meine, das bringt halt dann auch die Überalterung und die Multimorbidität dann halt eben auch mit sich. Also man muss halt auch in Pflegeheimen häufig, also sehr viel mehr mit medizinischer Fachexpertise zusätzlich halt dann eben auch nochmal kommen, als es halt jetzt eben, ne, vor 20 Jahren jetzt vielleicht noch der Fall Also gewesen nur kurz zu ist. dem Ja. Begriff Multimorbidität heißt schlicht, es gibt dann mehrere Punkte, wo man darauf achten muss, dass ein Mensch daran nicht stirbt, oder was muss ich da genau verstehen drunter? Einfach, dass einfach ein älterer Mensch eher dazu neigt, mehrere verschiedene chronische Ja, Erkrankungen okay. dann hier auch zu haben. Also wie zum Dass man das Beispiel dann auch erkennen kann im Diabetes, ja. Zweifelsfall und so, Genau, ja. ne? Genau, die COPD, also die gute alte Raucherkrankheit, ja, halt eben, ja, Herzinsuffizienzen, ne? Kreislaufprobleme, dann halt hier eben auch chronische Wunden sind da halt auch immer so ein bisschen mit dazu. Also das kann dann schon komplexe Geschehen halt dann eben bei den Menschen machen, die auch einfach mal nicht so einfach zu behandeln sind. Also man hat da eben nicht nur jetzt hier quasi nur den Diabetes, wo man jetzt dann halt irgendwie so ein bisschen auch auf die Zuckereinstellung und die Ernährung so ein bisschen auch achten muss, sondern dann hat man jetzt hier plötzlich auch dann ja, muss man auf den Venenrückfluss dann her auch noch mal so ein bisschen achten. Man muss, Gott, was gibt's denn da alles? Ja, auf Ich kann jeden mir das Fall, schon gut vorstellen, dass das wirklich sehr viel umfangreicher natürlich dann nochmal ist, ja. genau, ne? Und dann muss man halt dann oft auch wirklich abschätzen können oder versuchen auch abzuschätzen, okay, weil es sich manchmal einfach, wenn ich das eine so therapiere und dann widerspricht es eigentlich der Therapie der anderen Krankheit dann halt dann wiederum auch, ne? Also wo man halt dann auch mal gucken muss, wo priorisiert man da jetzt da, wo findet man dann auch einen guten Kompromiss, so dass der Mensch, um es den dann aber halt auch geht, dass der trotzdem auch irgendwie ja einen halbwegs okayen Alltag dann dennoch auch erleben kann dann eben auch. Also eben daneben nicht nur krank in seinem Zimmer, im Pflegeheim ist, das ja in der Zeit ja auch sein Zuhause ist. Ja. Sondern dass er halt dann eben auch mal ein bisschen rauskommt, ne, unter die Leute kommt, ne, auch Besuch, ne, seine Familie auch mal besuchen kann, auch mal was unternehmen kann. Also sprich halt auch wirklich, ne, sowas wie eine Lebensqualität dann eben auch verspüren kann. Ja. Ja, das Ja. ist super komplex auf jeden Fall. Aber ich Und glaube, das ist den meisten tatsächlich nicht so bewusst, was da so alles mit dran hängt. ja, es ist also, was man sich halt dann immer irgendwie so ein bisschen vorstellt, ist halt ja gut, das, was wir halt immer ganz spöttisch unter Satt- und Sauberpflege verstehen. Also wir müssen halt, ne, diese Schmutzarbeiten dann halt hier eben, ich muss meinen Hintern abwischen oder so, jemanden mal aufs Klo begleiten, ne, ich muss hier da irgendwie so einen fremden Menschen da halt hier waschen. Ja, ne? Oder halt um den Leuten halt zum Essen geben und vielleicht nochmal ein paar Medikamente irgendwie mal verteilen und das ist dann quasi dann schon das, worum es in dem Beruf geht. Und wenn man aber das Pflegearbeit jetzt ernsthaft betreiben möchte und gerade halt dann auch den Menschen hinter dieser Pflegebedürftigkeit auch sehen möchte, ja, also dann wird es halt dann halt auch irgendwann kompliziert dann halt eben auch. Ne? Also weil dann ist es halt mit nur ein bisschen satt und sauber halten, ist es halt dann eben auch nicht getan. Also es ist ja gerade auch in der Altenpflege, wo ja Demenz ja auch, also so wie es jetzt schon natürlich ein sehr starker Fokus ja natürlich auch ist, aber das wird auch noch mal mehr werden. Auch einfach, weil wir Menschen einfach mal älter werden. Man hat ja trotzdem noch Abbauprozesse im Gehirn. Ja. Ja. Und Ja, also wo es halt dann auch einfach nochmal ganz, ganz wichtig ist, auch hier Biografiearbeit zu leisten, halt eben auch einfach mal zu gucken, was war das für ein Mensch mal in jüngeren Jahren, wie hat er gelebt dann auch, um da halt dann auch ein bisschen Rückschlüsse dahin zu kriegen, wie kann man jetzt hier ja sein Umfeld so gestalten oder wie kann man mit ihm umgehen, dass er, wenn er zum Beispiel plötzlich die Panik bekommt, warum auch immer, ne? Oder ja, wenn er vielleicht zum Beispiel vielleicht auch eine Gefahr von einer Retraumatisierung zum Beispiel stattfand, ne? Also war gerade dann hier, also viele, die halt in den Weltkrieg noch überlebt haben, war das natürlich noch, war lange Zeit natürlich ein sehr starkes Thema, ne? Weil die haben natürlich auch alle nicht unbedingt die schönen Dinge erlebt da natürlich auch. Also ja, gerade die dann vielleicht dann noch an der Ostfront dann hier nochmal tätig waren. Frauen, die vielleicht so in jungen Jahren oder in Kindertagen auch missbraucht worden sind, zum Beispiel, als die Rote Armee von der anderen Seite dann wiederum auch kam, ne? Also das sind halt alles halt auch so Dinge, die können halt tatsächlich gerade auch da noch einmal aufbrechen, gerade auch, weil die ja, weil die Leute dann halt dann auch kognitiv dann einfach nur noch ganz, ganz schwer in der Lage sind, das auch wieder vernünftig einzuordnen, selber auch noch mal Strategien zu entwickeln. Ja, das aufzuarbeiten dann halt hier eben auch. Klar, Gerade zumal es ja weil, in der Regel Sachen sind, ja. die eh schon lange verdrängt wurden, ne? Also wo ja eh schon die Ja. wenigsten Menschen sich wirklich konkret mit auseinandersetzen, ja. Ja, ich meine, das muss natürlich auch dazu sagen, ich meine, die Leute, die diese Zeit ja dann hier auch erlebt haben, die haben ja auch nicht wirklich Die ja, also Möglichkeiten gehabt, ja. ja, die haben ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, auch das, was da in der Zeit ja damals auch vorgefallen ist, ja, das dann auch vernünftig aufzuarbeiten, ne? Ich meine, da war der Krieg vorbei, musste Deutschland aufgebaut werden, ne? Dann bekam ja schon insgesamt die Aufarbeitung der Nazizeit dann halt hier eben auch. Und da war dann die eigene Aufarbeitung von dem, was sie selber dann auch an traumatischen Erlebnissen hatten, die trat halt dann auch ziemlich stark in den Hintergrund halt dann eben auch. Und ja, also ob natürlich eine bessere Aufarbeitung in jungen Jahren sowas im Alter mal verhindern kann, kann man halt jetzt schlecht sagen, aber man muss halt auf jeden Fall damit rechnen, eben auch, ne, dass sowas halt dann auch wiederkommen kann. Also ich hatte ja auch, als ich mein FSJ habe ich auch in einem Altenheim gemacht, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe. Da war eine Frau damals über 90 und die ist scheinbar auch von, ja, einem älteren Mann, war sie noch ganz jung, ich weiß noch nicht, Grundschulalter oder älter, ja, missbraucht worden. Und das, also das kam, also je länger ich halt dann eben auch dort war, also ich habe, ja, also umso öfter brach das halt dann hier eben auch durch und auch immer wieder betont so, der alte Mann ist nicht der Vater ihres Sohnes und so weiter. Und dann hat sie auch immer öfter auch Albträume gehabt dann halt auch und hat immer den alten Mann immer wieder mal auch gesehen. Und also das war halt, also das hat schon auch ziemlich stark in ihr gearbeitet. Und ja, ich meine, ich damals, naja, frisch von der Schule, gerade 18 geworden, ich hatte da sehr viel Kontakt zu ihr und ja, ne, und irgendwann gab's dann, bin ich mit ihr mal ein bisschen spazieren gegangen. Ja, und dann klatschte sie mir das so hin, dass sie halt irgendwie da und da vergewaltigt wurde und wechselte dann aber auch das Thema wieder und ja, stand dann selber irgendwie da. Ja, was mache ich denn jetzt? Muss ich jetzt irgendwas machen oder nicht? Und das war, ja. Ja, nee, klar, das zeigt halt Ja, wirklich, dass genau. dieses Bild von Pflege, was die meisten haben, Ja. ja, insofern wirklich sehr, sehr eingeschränkt ist. Und eigentlich geht es darum, auch individueller mit den Menschen letztendlich und mit ihren Bedürfnissen auch umgehen zu können, ne? Ja, wobei ich mir manchmal halt eben nicht so ganz sicher bin, ob es da wirklich jetzt nur ist, der Beruf, das ist, wo die, sage ich denn jetzt hier, also der das hier so abschätzig oder so unterschätzt wird, oder ob es dann nicht tatsächlich auch einfach mal die pflegebedürftigen Menschen, die jetzt so nicht mehr ohne Hilfe am Lebensalltag irgendwo Ja, mit teilnehmen ich können, glaube, es ne, ist wo eine man Mischung irgendwo, tatsächlich. also Also. ja, es geht ja auch mit einer, ja, einfach auch mit Altersbildern dann hier auch noch mal mit einher. Welches Bild hat man denn jetzt hier vom alten Menschen an sich ja dann hier auch jüngere Menschen? Also ich meine, Pflegebedürftigkeit betrifft ja nicht nur alte Ja. Menschen, es betrifft ja auch Kinder, es betrifft auch Erwachsene, na, Ja, und das stimmt. ja, also irgendwie kann man sich jetzt wahrscheinlich aussuchen, was da wahrscheinlich stärker noch mal mit da ist. Ja, Naja, jedenfalls ist auf jeden gab's Fall ja da. eine Gemengelage, die da zusammenwirkte. Ja. Ja, und es zeigt halt dann auf jeden Fall mal auch, es ist wahnsinnig kompliziert. Mir fällt es ja jetzt ja auch schon schwer, das wirklich auch vernünftig so in Worte zu fassen, auch was so alles dann hier auch nochmal mit dranhängen kann, was eigentlich alles notwendig wäre für eine gute Betreuung und Versorgung dann halt hier eben auch. Ein Ansatz hatte man halt dann hier eben vor 1,5, 2 Jahren dann hier, indem man auch einfach mal jetzt wirklich sagt, okay, alle 3 Pflegeausbildungen, die wir jetzt mal hier so haben, die werden jetzt mal zu einem gemeinsamen Berufsbild zusammengeführt. Man schafft eine Grundausbildung, die dann auch ein bisschen weitergeht als jetzt hier nur, ne, Altenkranken-, Kinderkrankenpflege, sondern guckt dann auch nochmal in Richtung, wie gesagt, in der Begleitung von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel dann halt hier auch. Ne? Genau, und gerade dann halt auch noch, ein Ziel war ja unter anderem auch gerade auch die Altenpflege dann nochmal so ein bisschen aus also ein bisschen von den Wurzeln zu befreien, die sie ja dann irgendwo hatte, weil die Altenpflege, die ist ja in ihrer Entstehung, in ihrer Werdung. Also man hat war immer schon sehr darauf bedacht, dass die Altenpflege ja nicht so gut ausgebildet ist wie die Krankenpflege, dann hält die eben auch, damit die ja nicht in die Kliniken abwandern. Und ja gut, medizinisches Wissen braucht man da ja nicht so viel. Also das Berufsbild ist ja auch erst in den 60er Jahren entstanden. Und wie gesagt, auch wirklich mit dem scharfen Fokus darauf, dass sie schon so ein bisschen ausgebildet sind, aber jetzt nicht so gut, ne, dass die einem da nicht doch irgendwie in die Kliniken abwandern können, dann eben auch. Und Also, dass man sie auch ja, klar an diesem Altenpflegebereich dann hält, so. genau, damit die ja nicht einfach mal so sagen kann, okay, mir gefällt es jetzt hier nicht, ich gehe jetzt mal in die Klinik mit rein. Ne? Und ja, im Endeffekt war es auch dasselbe Denken, ne, dass dann jetzt hier auch ja, diese Ausbildungsreform ja, mehr oder minder zu Fall gebracht hat, beziehungsweise die dann halt in so einen komischen sowohl als auch Kompromiss dann jetzt hier irgendwo gelandet ist, weil halt dann wirklich auch unter anderem auch durch einen gewissen Herrn Rüttel ja, einfach sehr darauf bedacht dann hier auch, ja, weil die Generalistik, so wie er das auch verstanden hat, die wäre viel zu anspruchsvoll, dann könnten Hauptschüler diese Ausbildung gar nicht mehr machen oder die würden sich das gar nicht trauen. Ja, wie soll dann das Fachpersonal dann noch in der Altenpflege gehalten werden, wenn die ja dann alle in den Kliniken arbeiten würden, weil dort einfach mal, ja, einfach mehr gezahlt wird dann auch und so weiter und so fort. Und auf die Idee dann auch zu sagen, ja, okay, wir fordern vielleicht dann doch mal auch Strukturen und eine entsprechende Finanzierung, dass in der Altenpflege eben auch attraktive Arbeitsbedingungen auch geschaffen werden können. Auf die kam irgendwie niemand. Also da hielt man dann doch wieder eher an einem Berufsbild fest halt dann einfach nur, damit Leute ja gezwungen sind, in dem Bereich zu bleiben und sich nicht irgendwo weiterhin wegqualifizieren können davon. Also das war tatsächlich im Endeffekt das, was dazu geführt hat. Ich dachte ja lange Zeit, wenn es irgendwo scheitert, dann halt im Zuge, in Bezug auf die Kinderkrankenpflege, weil man da einfach mal so stark drauf fokussiert ist, okay, das braucht einfach eine direkte Ausbildung für den pädiatrischen Bereich und also das war dann irgendwann, also die Kritik daran gab es, aber die sind eigentlich ziemlich schnell auch wieder weg. Also es dominierte dann wirklich nur, ja, aber was ist denn hier mit den alten Leuten? Wie soll man denn da, ne? Das wird auch den Fachkräftemangel verschärfen hier und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt die Situation, dass wir ab 2020, also die ersten 2 Jahre werden quasi nach einem gemeinsamen Lehrplan gestaltet und dann im dritten Jahr darf man sich dann aussuchen, ob man dann hier weiterhin im Generalistikbereich, also sprich nochmal offen, ohne Spezialisierung jetzt hier bleibt, oder ob man sich dann doch für Alten- oder Kinderkrankenpflege entscheidet. Okay. Ja. Ach, wow, das ist ja jetzt schon eine eher deprimierende Bestandsaufnahme. Und wenn ich auch noch mal auf den Hashtag zurückkomme, ich fand es ja auch sehr, also mir war das natürlich vorher schon klar, aber es ist ja auch mal ein Fall von, okay, wenn dann wirklich konkrete Beispiele genannt werden, wie dann auch gerade die körperliche Belastung, die für die ja, Menschen in den Pflegeberufen entstehen, zusätzlich zu dem psychischen natürlich, wie die alleine schon ausfallen, ne? Also ich hatte hier einen Tweet gesehen, wo es dann hieß, Pflege ist, wenn du täglich Schmerzmittel nimmst, um arbeiten zu gehen. Oder Mutter war 45 Jahre Krankenschwester, Rücken kaputt, laut Amt keine Berufskrankheit, weil sie, Zitat, keine Schweinehälften wie ein Schlachter geschleppt hat, ne? Also, und ich weiß nicht, ich glaube, du hattest das auch in dem Artikel drin. Letztendlich bleiben ja auch Menschen vergleichsweise, ja, sag ich mal, kurz dann auch in diesen Berufen, weil sie eben so unfassbar anstrengend sind, ne? Ja, wobei, es hat ja, ich glaube, letzten Herbst oder Ende letzten Jahres hat ja die Linke jetzt im Bundestag da auch diesbezüglich ja noch mal eine Anfrage gestellt gehabt an die Bundesregierung, wo allerdings in der Antwort, die kam jetzt diese Woche jetzt hier auch raus, durchaus auch Zahlen präsentieren konnten, die zeigen, na ja, so kurz bleiben die Kollegen ja dann doch nicht im Beruf dann hier auch mit drinnen. Ne? Also es ist dann doch schon deutlich länger dann eben auch. Wie lange ist das dann mittlerweile? Aber, oder weißt du das dann noch genau? Also ich meine, es war so, in der Antwort der Bundesregierung war da hier die Rede von 19 Jahren tatsächlich, da hier, wo die Leute dann doch noch im Beruf verbleiben. Man ist jetzt, wenn man bedenkt, na ja, bis 67 zu arbeiten zu müssen, dann doch noch eher kurz. Aber es ist jetzt nicht so kurz scheinbar, wie es ist. Aber ich habe mich jetzt, müsste man sich vielleicht auch wirklich nochmal im Detail dann auch nochmal angucken, wie diese Zahlen dann auch zustande kommen dann eben auch. Jedenfalls muss man aber halt dann trotzdem sagen, also man hat auf jeden Fall eine starke körperliche Belastung. Man ist den ganzen Tag auf den Beinen. Also ich habe mal irgendwann mal, ich hatte im Nachtdienst, ich habe mal meinen Schrittzähler mitgenommen, ich kam da auf irgendwas von 12.000 Schritten, die ich in, war aber eine ruhige Schicht sogar auch. Also oh, krass. Es war, also ich sage, es war durchaus auch nochmal Luft nach oben drin dann auch. Ne? Ja. Ja, es ist, ja, der Schichtdienst halt dann halt hier eben auch, also vor allem, weil, ja, durchaus Dinge, wie es ja zum Beispiel im Industriebereich, wo ja auch in drei Schichten ja gerne auch mal gearbeitet wird, so in der Pflege nicht zur Anwendung kommen. Wo man einfach mal wirklich sagt, man hat mal eine Woche Frühdienst, man hat dann die nächste Woche mal Spätdienst und dann hat man mal, ne, in der Woche drauf hat man hier ein bisschen Nachtdienst und danach hat man dann auch genügend Ruhezeit dann halt hier eben auch und dann geht der Turnus wieder von vorne los. Also solche Modelle gibt's ja dann durchaus auch. Also was man halt sehr häufig halt dann auch wirklich hat, sind halt so diese raschen Wechsel, Frühdienst, Spätdienst, ne, also wo dann auch zwischen Spät- und Frühdienst ja sehr häufig, also ich bin da, also wenn ich Spät-Früh-Wechsel hatte, also wo ich auch immer geguckt habe, das zu vermeiden, wo es nur irgendwie möglich war, also ich bin da nicht wirklich auf 8 Stunden Schlaf gekommen dann auch, ne, also da kommst du dann irgendwann um 10, 10:30, je nachdem wie dann die Bahn auffahren, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist und wie schnell man dann auch zur Ruhe kommt, dann sind man vielleicht auch erst um 10 Uhr zu Hause und dann, bis man dann nochmal Abend gegessen hat, nochmal geduscht hat und dann muss man im Endeffekt schon am nächsten Tag um 5 Uhr wieder aufstehen und dann schon wieder los auf Arbeit und ja, zumal wir auch wissen, was für negative Konsequenzen so ein anhaltender Schlafmangel nochmal haben, ne, also Ja, also das ist ja auch Diabetes steht da mittlerweile auch im Verdacht, auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen da hier auch mit dazu. Und wo ich es halt dann auch immer sehr stark gesehen habe, war dann gerade bei älteren Kolleginnen dann halt hier eben auch, also gerade so spätestens ab 50, also kann man es halt dann schon nicht mehr irgendwie, also kann man nicht drüber hinwegsehen, ne, weil man ihnen das halt wirklich an jeder Falte, an jedem Ding hier im Gesicht ansieht, ne, wie lange sie halt eigentlich den Beruf gemacht haben, ne, und unter welchen Bedingungen dann hier eben auch, ne. Ja. Genau. Ne, es ist dann auch, also weil dann sehr häufig auch einfach nur mal sehr wenig, Ruhezeiten mit eingeplant werden, also was ich ja auch sehr häufig in den Tweets hier auch gelesen habe. Man hat hier irgendwie, keine Ahnung, seine 3, 4 Nachtdienste hier gemacht, hat dann noch einen Tag frei zum Ausschlafen. Also ich meine, der eine Tag nach dem letzten Nachtdienst, also zählt für mich eigentlich schon nicht mal mehr als freier Tag, weil man schläft ja den ganzen Tag. Fällt ja, das ist ja nur der Ausschlaftag. Und dann geht's aber nach dem Ausschlaftag dann auch gleich schon wieder weiter, ne, zum nächsten Dienst dann halt hier auch. Ne, also wo ich halt dann manchmal auch, ich sage es mal so, ein bisschen froh bin, dass es scheinbar zumindest in den Arbeitsplätzen, an denen ich bislang da tätig gewesen bin, dass das zumindest so dermaßen krass nicht vorgekommen ist. Es ist nicht so, als ob da alles supi gewesen ist, aber gewisse Dinge, also da bin selbst ich sogar also ziemlich geplättet darüber, wie krass es so nach dem Motto, schlimmer geht immer. Mhm. Ja, und es ist ja auch nicht umsonst so, dass es dazu oft auf Twitter noch diesen Hashtag, den gibt's ja schon länger, diesen Flexit gibt, ne, genau, sozusagen den Exit aus der Pflege. Genau. Wie ist denn das bei dir, wenn ich dich fragen darf? Also ich meine, der ist ja nun wirklich anstrengend, dieser Job. Also was motiviert dich da dann trotzdem weiter am Ball zu bleiben eigentlich? Ja gut, ich bin ja momentan, ich habe ja hier eine Referententätigkeit, bin als wissenschaftliche Assistentin angestellt. Also ich habe diesen Schichtdienst so nicht mehr und ich bin auch so nicht mehr in der Patientenversorgung tätig. Das Ne? macht dann schon großen Unterschied, auf jeden Fall. Das macht einen Ja. sehr großen Unterschied auch. Allerdings, also ich meine, der Schichtdienst, der war auf der anderen Seite zum Studieren lange Zeit, also wirklich praktisch auch. Also weil man halt dann durchaus ja auch mit einer halben Stelle auch und entsprechenden Wochenend- und Zeitzuschlägen dann eigentlich noch, sagen wir es mal so, gut über die Runden kommt als Studentin. Also wenn ich da hier mit mit anderen Studenten hier in Mainz, mich da hier manchmal auch unterhalte, auch wo ich einfach mal schaue, okay, ne, mir geht es da schon finanziell deutlich besser als Ihnen. Und die müssen deutlich mehr arbeiten dann hier auch, um, ne, auf den, um überhaupt auf das zu kommen, was sie kriegen, ne, was ja oft nur im dreistelligen Bereich ist. Ne. Bei mir war einfach, mein Grundgehalt war einfach mal schon bei 1100, 1200 € und dann kamen noch Zuschläge dazu entsprechend. Ne. Also so schlecht ging das dann nicht. Ne. Und man hat dann trotzdem aber auch, also genügend Zeit dann auch immer wieder genügend freie Tage, um sich dann hier auch nochmal aufs Studium zu konzentrieren, um sich dann auch trotzdem auch irgendwie so ein bisschen regenerieren zu können dann auch. Und da merke ich halt dann jetzt auch, also mit dem üblichen von Montag bis Freitag arbeiten, ne, so 9 to 5. Also war für mich auf jeden Fall auch schon eine große Umstellung, das dann nochmal anders zu organisieren dann Ja, eben das auch. glaube Ne. ich, ja. Ja. Ja. Na, also auf der anderen Seite natürlich auch, ne, geregelte Arbeitszeiten, auch zuverlässig jedes Wochenende frei dann auch. Also Ja, allein, dass man auch mal ja, wirklich also wieder so eigenes Privatleben planen kann, ne? Und nicht dann immer die ja. nächste Schichtanfrage reinknallt, das ist ja auch schon viel wert, ja. Ja, also ich meine, da gibt's halt eben diese Dinger halt jetzt hier nicht, dass ich jetzt einfach mal so am Wochenende mal angerufen wird, ach, kannst du da und da vielleicht noch zusätzlich arbeiten, ne? Wobei man natürlich auch sagen muss halt dann auch, ja gut, es kann mich ja eigentlich kein Arbeitgeber der Welt zwingen, einzuspringen und jetzt einfach mal so spontan zusätzlich zu arbeiten. Ne? Ich meine, also viele Pflegenden verspüren ja den Druck irgendwie. Ja, jetzt habe ich zwar irgendwie frei, aber ich muss ja, ich kann meine Kollegen nicht im Stich lassen und so weiter. Na, wenn ich jetzt da hier Nein sage, dann wirkt sich das irgendwie schlecht auf meinen Dienstplan aus, irgendwie dann vielleicht sogar auch, ne? Ja. Weil, ja, mein, gerade in unserem Beruf ist halt, ja, Dienstplan ja nicht bloß, ja, sagt mir, wann ich arbeiten muss, sondern es ist ja in dem Fall ja auch ein Führungsinstrument ja dann auch und ja, Machtmissbrauch ist da halt eben auch ganz klar gegeben. Ich meine, diese Geschichten, man, die kenne ich auch aus eigener Erfahrung dann halt hier nach, wo du manchmal das Gefühl hast, okay, da wird man genau zu bestimmten Dingen irgendwie Dienste irgendwie reingeknallt, dann eben, wo man sich halt dann auch manchmal fragt, na ja, steckt dir da der letzte Disput, den man da kürzlich hat, irgendwie dahinter? Oder, ne, ist immer ein bisschen schwierig dann auch drauf einzugehen. Ja, aber da muss man halt dann auch irgendwie, also das ist dann halt auch so Sachen, die kann jetzt uns jetzt auch nicht die Politik abnehmen dann halt hier eben auch, sondern da muss man, also müssen auch meine Kolleginnen, wir alle eigentlich dann halt auch irgendwie auch mal ganz klar auch unsere Grenzen dann halt hier eben setzen und dann ist dann auch einfach, ne? Also mein Dienstplan ist für mich verpflichtend und dann hat er gefälligst auch für meinen Arbeitgeber verpflichtend zu sein und da kann es eigentlich nicht sein, dass man regelmäßig zu Hause angerufen wird. Ja, Na, ist aber gut. wahrscheinlich sinnvoll, dann auch also in eine gewisse Art sich zu organisieren. Also ich würde mal sagen, die meisten sind ja wahrscheinlich auch irgendwie dann in der Gewerkschaft noch. Oder wie Ja, würdest du das einschätzen? das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt in Ah, meinem okay. Beruf. Also, ja, insgesamt sind es vielleicht 10% der Pflegenden, die in einer Gewerkschaft oder in einem Berufsverband organisiert Okay. sind. Und also da kann man sich halt natürlich vorstellen, dass halt weder Gewerkschaften noch Berufsverbände dann halt auch großartig dann was reißen können, wenn es Ja. dann halt hier um solche Auseinandersetzungen dann hier eben auch geht. Und ja, das ist ganz, ganz Also schwierig. doch Und eher die das hat auch eine. Selbstorganisation untereinander dann von der Belegschaft zum Beispiel. Genau. Also das ist dann, je nachdem, wie das Team dann auch aufgestellt ist. Also ich meine, es gibt Teams, also wo das dann auch wunderbar funktionieren kann, dann auch. Es ist, wie es geregelt ist, ist dann sehr häufig halt auch so ein sogenanntes Geben und Nehmen. Ne? So hier, du springst ein, ne? Du kommst mal rein, nochmal zusätzlich, dafür gucke ich dann nochmal, wie man dann vielleicht anderweitig was machen kann. Alles natürlich auch nicht irgendwie festgehalten oder verpflichtend dann hier eben auch. Und merkt man aber halt dann eben auch, also die Personaldecke ist halt teilweise so dünn besetzt, also teilweise werden auch die Schichten nur so organisiert, dass es gerade noch so geht. Und wenn dann auch nur einer krank ist, also dann bricht halt dann gleich alles bricht halt gleich alles zusammen und dann geht es schon gar nicht mehr, ohne dass jemand einspringt. Also dann ist es halt eben auch nicht mehr, ja, wir sind heute mal zu wenig, ne, dann müssen wir halt eben auf ein paar Tätigkeiten halt dann eben verzichten, sondern weil man ja wirklich schon so, ja, sind ja dann teilweise so schon die Basics ja so schon nicht mehr zu schaffen, ne? Ja. Und wenn dann jetzt noch jemand fehlt, dann musst du noch sagen, okay, dann fehlt es ja schon an der Sicherheit der Patienten oder Bewohner ja schon von vornherein. Ne? Also ja, also wie gesagt, das ist jetzt hier auch so ein Punkt, wo ich halt eben auch hoffe, dass Twittern wie Rüttel durchaus bei ein paar Kollegen dann wenigstens auch mal was bewegt, dass sie halt dann eben auch nochmal sagen, okay, dann gehe ich halt jetzt zur Gewerkschaft dann halt eben auch oder ne, ich gehe in den Berufsverband dann hier auch oder wenn es in meinem Bundesland keine Pflegekammer gibt, ich meine, dann setze ich vielleicht ein Statement und werde vielleicht freiwillig Mitglied in einer Pflegekammer in einem anderen Bundesland zum Beispiel. Ne? Also diese Möglichkeiten hätte man ja durchaus ja auch. Ne? Also, aber ist natürlich auch, ist halt auch immer ein bisschen mit einem Kostenfaktor verbunden, weil jede Mitgliedschaft kostet halt in allen Bereichen halt natürlich auch Geld, ne? Und wo man halt jetzt natürlich gucken muss. Auf der anderen Seite muss man halt immer auch sagen, irgendwann muss man halt auch einfach mal anfangen. Und wenn man sich halt als Berufsstand nicht zusammenschließt und etwas macht, ne? Ja, klar. Ja, dann wird es halt einfach nichts mehr, weil die anderen werden es halt nicht machen. Das ist so ein bisschen mein kleiner Wahlspruch, den ich halt schon immer habe. Wenn wir es nicht sind, ne, die unseren Beruf mitgestalten und für den Bereich Pflege den Ton angeben, dann tun es andere. Und das sind halt dann eben Arbeitgeber, es sind Ökonomen, es sind Ärzte, es sind Politiker. Ne? Das ist alles ohne Pflegeexpertise und alle nur natürlich auch gucken, okay, also deswegen haben wir ja auch, ne, eine Tradition in der Pflege, die ja sehr stark von Fremdbestimmung ja auch ja, bestimmt und geprägt ist. Also das fing an, als sich der Beruf entwickelt hat in Deutschland und da hängen uns halt einfach nochmal ganz, ganz viele Dinge auch einfach mal noch nach, die man noch nicht so ganz überwunden haben. Ne? Also das zeigt sich halt dann eben auch, dass halt gewerkschaftliche Vertretung, ne, und eine Organisation in einem Berufsverband in der Pflege einfach nicht die Tradition hat, wie sie sie haben sollte. Ne? Das klingt fast schon wieder nach dem nächsten Artikel tatsächlich. Aber das ist ja jetzt sozusagen der Teil, den die Leute, die in den Pflegeberufen arbeiten, selber machen können und sollten. Aber wenn wir uns jetzt eben so die kommende Bundesregierung angucken, hast du da eigentlich irgendwelche Hoffnungen oder ja, weiß nicht, gibt es irgendwas, was man eigentlich bezüglich der GroKo-Beschlüsse positiv einschätzen kann? Gab es jetzt auch Entwicklungen, die schon in die richtige Richtung ging, oder wie ist da gerade so dein Bauchgefühl und deine Einschätzung? Ja, wie sage ich das jetzt diplomatisch am besten? Kannst du es auch Ja, ich meine, undiplomatisch sagen? ja gut, also ich meine, diese 8.000 Stellen, die da jetzt hier auch im Die sind ja ein Vertrag Witz, genannt worden oder? sind, Also. die sind ein Witz. Also braucht man auch nicht groß drüber reden. Also wo da hier auch die Präsidentin unseres, also vom größten Berufsverband in Deutschland hier auch schon sagte, da fehlt eigentlich noch eine Null, Ja, mindestens. mindestens, ja. Ja. Ja, allerdings muss man dazu sagen, ich meine, diese 8.000 Stellen, die waren ja tatsächlich sehr konkret benannt, und zwar für die Behandlungspflege in der stationären Altenversorgung. Dazu muss man wissen, und das ist nächste komplizierte Geschichte, die nicht ganz so einfach zu erklären ist, wir haben ja wir haben die Pflegeversicherung, SGB 11, und wir haben die Krankenversicherung, SGB 5. Und da ist Pflege nach folgender Logik abgebildet. Es gibt die sogenannte Grundpflege. Das ist alles, was mit Körperpflege, Anziehen, Ernährung und so weiter zu tun hat. Ne? Das ist so alles unter dem Bereich Grundpflege subsumiert. Und dann gibt es den Bereich der sogenannten Behandlungspflege, die ja im Endeffekt alles, was irgendwann mal medizinisch verordnet und durch Pflegende durchgeführt wird, sei es jetzt, ne, die Insulingabe, das Blutzuckermessen, ne, Verbände, ne? Also das ist das so, was so unter Behandlungspflege dann jetzt hier fällt. Und im ambulanten Bereich, also wenn jemand ambulant von einem Pflegedienst versorgt wird, ist es tatsächlich auch noch so, Behandlungspflege wird durch die Krankenversicherung bezahlt, die Grundpflege durch die Pflegeversicherung. Gibt manchmal auch so ein bisschen so Mischbereiche, also da sind wir zum Beispiel beim Thema Kompressionsstrümpfe zum Beispiel auch, wo man wirklich auch manchmal echt so ein bisschen hin und her streitet, ja, ist es jetzt noch Grundpflege, ist es nicht eigentlich schon Behandlungspflege und so weiter und so fort, ne? Aber so im Großen und Ganzen ist das, wie das organisiert ist. In der stationären alten Versorgung ist es dann wiederum so, da wird dann alles von der Pflegekasse dann auch bezahlt. Also da ist dann die Behandlungspflege quasi mit inbegriffen. Und also das ist tatsächlich so, dieses Konkrete zeigt ja dann durchaus auch, okay, also da ist tatsächlich dann schon mal was angekommen, halt dann eben auch so, okay, das müssen wir vielleicht dann doch auch in der stationären Altenversorgung dann auch stärker berücksichtigen. Ja? Man müsste aber halt dann natürlich auch noch mal ein bisschen weitergehen. Ne? Also ich meine, also ja, was ja auf jeden Fall, aber wenn man das weiß, ja auch noch mal ein Ergebnis aus der letzten Bundesregierungszeit eben durch die Ausbildungsreform. Also ich meine, mal abgesehen von dem faulen Kompromiss, wo ja ne, sehr viele in der Pflege da auch nicht unbedingt für waren, ist ja dann durchaus tatsächlich auch noch dass also die grundständig akademisierte Ausbildung, also dass man wie gesagt die Grundausbildung der Pflege tatsächlich halt eben auch an der Hochschule halt eben auch machen kann, das ist jetzt tatsächlich auch endlich mal, ne, als auch mit staatlich geregelt dann auch. Also die waren ja sehr lange noch in so einem Modellstatus dann irgendwo noch mit drin oder war dann auch im Bereich von, okay, du kannst zwar jetzt nach dem Abitur gleich dein Pflegestudium machen, musst aber danach nochmal irgendwie gucken, dass du noch dein Staatsexamen machen kannst, ne, weil viele Tätigkeiten in der Pflege halt dann sehr stark daran gekoppelt sind, dass man halt eben sein Examen hat oder die Erlaubnis für die Berufsbezeichnung eben auch, das ist daran gekoppelt. Dieses Recht hatten die Hochschulen in diesen Pflegestudiengängen eben nicht. Also dahin, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass sie das in der Richtung gemacht haben dann auch. Ja, aber wie gesagt, ist halt eben auch nur ein kleiner Baustein und da wird halt jetzt natürlich für die Misere, die wir jetzt hier auch im Pflegebereich haben, also auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Also in jedem Fall hoffe ich mal, dass die kommende Regierung sich mal über das reine Mehrpersonaldenken da hier auch ein bisschen hinausgehen, weil es ist halt immer so ein bisschen die Problematik, wenn wir immer noch sagen, wir brauchen mehr Geld und wir brauchen mehr Personal und so weiter. Und jetzt ging da halt auch schon doch bei, glaube bei Spiegel und bei Focus dann auch schon rum, dass hier Gewerkschaften, Berufsverbände schon sagen so, naja, wo sollen die denn jetzt herkommen, bitteschön. Ne? Also das ist so eine Diskussion, also da dreht man sich halt dann auch ziemlich schnell im Kreis halt dann eben auch. Ne? Ja, zumal wenn halt Und auch klar ist, dass ja es durchaus auch Nachwuchsprobleme gibt, wenn klar ist, dieser Beruf ja. ist so anstrengend und hat schwierige Strukturen etc., dann ist der ja nicht attraktiv für neue Leute. Also, ja. Ja, also genau, also muss man halt dann eben auch nochmal zusätzlich halt auch nehmen, gucken, was kann man denn auch innerhalb des Berufes dann hier eben machen. Wird nicht alles die Politik machen können. Also da ist dann auch, sind halt eben auch viel die Einrichtungen, die Pflegedienste halt dann eben auch gefragt, was sie halt ja tun können, was sie verändern können dann halt eben auch. Und ich meine, das sind ja nicht nur eben so Dinge, wie wir gucken, dass die Leute eine stressfreie Schicht hier eben auch haben, sondern geht dann auch tatsächlich auch weiter. Was kann ich denn an Fort- und Weiterbildungen anbieten? Was kann ich denn anbieten, dass hier Kolleginnen mit viel Erfahrung und hochqualifiziert, also viel sehr stark weiterqualifiziert sind, dass sie diese Expertise auch tatsächlich nochmal mit einbringen können? Ja, und da jetzt hier nicht ja, hier quasi pflegen wie am Fließband und eigentlich gar nicht dazu kommen, das, was man tatsächlich auch mal gelernt hat, auch umzusetzen, dann halt hier eben auch, ne? Ja, aber das ist ja Aber das ist eh auch halt, ein Thema, ja. glaube ich, was dich nochmal sehr beschäftigt, ne? Also, dass diese, oder ich glaube, das war auch Thema in deinem Artikel bei uns gewesen, dass die genau diese Pflegeexpertise, also gerade eben auch von Pflegenden, oft auch in der medialen Diskussion, fehlt. Ja. Ich meine, man hat es ja dann halt auch ziemlich, ja, man merkt es halt dann schon auch immer, wenn dann halt, ja, gerade jetzt halt dann eben auch mit dem Hashtag hier, oh, die Pflegenden, ja, haben ja so wenig Anerkennung und Wertschätzung. Wen könnten wir denn da mal fragen? Ja, wir fragen mal einen Arzt. So, ja, damit ist halt das Problem halt dann auch schon wieder da halt eben. Mittlerweile, momentan ist halt der Alexander Jorde, das ist der junge Auszubildende aus der Wahlkampfarena. Ja. Ist auf jeden Fall mal, sagen wir mal, so ein großer Fortschritt halt eben halt auch zu anderen sogenannten Pflegeexperten wie den Herrn, wie heißt er, den Herrn Rieger und dem Herrn Fussig dann halt hier eben auch. Also, die zwar, ja, sie haben mit Pflege zu tun und sie sagen auch prinzipiell jetzt auch nicht falsche Sachen da jetzt hier auch darüber. Aber ich meine, der eine ist Polizist, der andere ist Sozialpädagoge und beide werden hier groß als Pflegeexperten hofiert und kommen aber dann selber auch, wenn es mal so tiefgreifend dann hier geht, halt dann auch nicht weiter darüber hinaus. So hier, ja, Menschenwürde, dann hier, ach ja, der böse Markt dann hier auch wieder. Und aber Ja, das sind halt so Diskussionen, da dreht man sich halt dann eben im Kreis halt dann hier eben auch. Und ich meine, wir haben Berufsverbände, wir haben, ne, mittlerweile ja auch sehr viele ja, Studiengänge, wir haben Pflegeprofessorinnen, ganz, ganz, auch einige, Ja, ganz eben, viel es gibt wäre ja auch vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Pflegeforschung, ne? Ja, genau, ne? Genau, also ich meine, und davon würde ich halt dann gerne mal in diesen üblichen Talkshows dann hier auch einfach mal die Leute auch sehen dabei, ja dann auch, ne? Es sind halt einfach wirklich, wirklich hochgebildete Leute. Das macht dann auch immer wieder, also mich inspiriert das immer total mit diesen Frauen vor allem ja dann auch, ne, zusammenzuarbeiten, aus deren Erfahrungen hier auch zu lernen, da halt hier auch und also. Ja, also man nimmt da total viel mit und man sieht dann halt auch, also die sind da auch mit Leib und Seele dabei, dass das alles hier ja auch vorankommt und ja, und ich meine, davon bräuchten wir natürlich auch sehr viel mehr Leute halt dann natürlich auch, die dann halt dann auch mal, ne, vors Mikrofon gestellt werden und ja, was sagen sie denn dazu, ne? Ja, klar. Wobei ich natürlich, ja, ich meine, ich habe jetzt die Christel Bienstein, die ja auch eine der Pionierinnen in der deutschsprachigen Pflegewissenschaft ja auch ist. Ja, also die ist da jetzt ja auch mal schon noch mal ein bisschen öfter zu Wort gekommen, dann halt ja auch. Und also ich habe da schon auch die Hoffnung, dass es jetzt so allmählich mal so ein bisschen in die Richtung geht. Okay, die Pflege sind jetzt nicht nur na die ganzen Hilfsberufler, die ja jetzt quasi nur dafür gucken, dass die Leute satt und sauber gehalten werden, sondern auch okay, die verstehen schon, von was sie reden. Die haben auch eine gewisse Ahnung, um was es geht beim Thema Pflege. Dass da müssen, also wenn es um Pflege geht, müssen wir jetzt hier nicht irgendwie einen Arzt oder einen Gesundheitsökonom da jetzt hier fragen, jetzt gezielt, sondern da fragen wir halt dann eben auch mal jemanden, ne, der aus der Pflegeforschung kommt, ne, oder in einem Berufsverband lange tätig ist und da eben auch noch mal, ne, also alle Zusammenhänge dann halt hier eben auch kennt und versteht dann hier eben auch, Ja, ne. ich glaube, dieses Problem beruht auch noch mal auf dem, was wir am Anfang schon hatten, ne? Dass es als Frauenberuf geprägt ist und dann ja eben gerade wieder verknüpft ist mit dieser Vorstellung, Frauen machen das aus reiner, purer Liebe und Aufopferung. Und dann ist ja klar, dass sie keine Expertise haben können, ne? Weil die machen das ja nur mit ihren Gefühlen sozusagen, in Anführungszeichen. Ja, es ist ja auch, also ich meine, wie der Beruf ja auch entstanden ist, ja, also man hat sich ja dann viel, also sowieso auch im Rahmen der Ordenstätigkeit, wo ja auch sehr, sehr stark dieses Arbeiten und der Gehorsam ganz, ganz wichtige Punkte halt dann eben auch waren im Rahmen dieses Berufs und dieser Berufungen dann hier wiederum auch. Und das hat sich halt auch, als man sich so nach und nach davon gelöst hatte, das hat sich halt dann auch noch weiter gehalten gehabt. Also es gab ja noch, also meine alte Schulleitung, als ich noch Ausbildung gemacht hat, also zu ihrer Zeit war das noch ganz normal, dass wenn man die Krankenpflegeausbildung gemacht hat, also du lebst da hier in einem kleinen Wohnheim hier und teilst dein Zimmerchen noch mit jemandem, ne, streng kontrolliert noch von hier Ordensschwestern dann hier auch noch. Also da waren dann hier zum Beispiel so Dinge mehr, so ab 22 Uhr kein Herrenbesuch, also überhaupt kein Besuch mehr, nicht mal die eigene Familie mehr. Man, vom Herrenbesuch müssen wir jetzt ja auch gar nicht reden hier, ne? Also Krass, ey. Das ging bis in die 60er, 70er Jahre hinein dann auch, ne? Und ich meine, da muss man sich, glaube ich, auch fast nicht wundern, wenn man sich halt hier irgendwie auch, ja, also wenn dann natürlich solche Dinge halt dann hier, okay, hier, keine Ahnung, die Stationsleitung ruft an, kannst du einspringen? Ja, komme, ne? Also, dass das halt einfach noch in den Leuten drin ist, weil man das halt dann implizit ja dann doch immer noch gern an den Nachwuchs dann immer noch so ein bisschen weitergetragen wird dann auch. Ja, und man lebt es ja auch, ne, den Auszubildenden ja dann auch entsprechend ja auch vor, ne? Also und das ist halt eben ganz, ganz schwierig, wo man halt auch wirklich auch wahrscheinlich auch noch lange brauchen wird, um da nochmal vernünftig ranzukommen. Wobei ich jetzt natürlich durchaus mit jedem Jahrgang, der irgendwie neu in die Ausbildung kommt, beziehungsweise aus der Ausbildung rauskommt, dass das alles dann hier immer wieder so ein Stückchen ein bisschen weniger wird dann halt eben auch, ne? Gerade weil man halt eben auch feststellt, ja gut, ich meine, erstens einmal hat ja nicht nur Arbeit, man muss ja selber auch irgendwie mal so ein bisschen leben. Und ja, vor allem, wenn man sich halt dann auch denkt, na ja, wenn ich mich halt jetzt hier aufarbeite, dann vielleicht mit Mitte 50 schon in Frührente gehen muss, mit Abschlägen dann dazu vielleicht auch. Ne? Ja, es dankt mir ja niemand. Ne? Man hat ja selber nichts davon. Man muss selber mit Abschlägen in der Rente irgendwie leben. Man geht schon irgendwie angeschlagen und nicht gesund ins Rentenleben hinein dann auch. Ja, also ich meine, das kann es ja da nicht wert sein, ne? Definitiv Also man nicht. muss ja dann, ja, und vor allem man muss ja dann auch, man darf ja auch nicht vergessen, je früher jemand aus der Pflege ausscheidet, ne, wegen was auch immer. Also es geht ja da nicht nur eine Arbeitskraft verloren, sondern es geht ja auch die entsprechende Expertise und Erfahrung ja dann eben auch verloren, ne? Also weswegen man halt dann eben nicht nur gucken muss, okay, wie kriegen wir noch möglichst viele Leute irgendwie durch die Ausbildung durch, sondern wie, Die müssen halt auch ja, Ahnung also haben dann, ja. ja, wie schaffen wir es vor allem halt dann auch erfahrene Kolleginnen halt auch noch lange im Beruf zu halten auch, Ja. ja? Also was kann man tun, damit sie auch den Beruf noch lange machen können, ja? Also es geht ja oft teilweise nicht mal mehr ums Wollen unbedingt, sondern wirklich auch, kann man das denn hier noch machen, Ja. ja? Also weswegen es halt auch ganz gut wäre, einfach auch mal den Mut dazu haben, mal nicht nur im Dreischichtsystem zu denken, sondern auch ruhig mal neue Arbeitszeitmodelle Oh ja. Zu probieren. Das Ja, also man nicht nur für Mütter, ne, wobei es ja Väter ja auch irgendwie ja noch gibt, ne, sondern halt auch wirklich, ja, ne, was kann man halt denn generell auch tun? Wie kann dann auch die Weiterqualifizierungen von Mitarbeitern, wie können sie ja dann trotzdem auch nützlich gemacht werden, ne, für die Patientenversorgung? Ein ganz großes Problem, was dann auch sehr viele Berufsangehörige ja auch mit der Akademisierung ja auch haben, ist ja, dass die Akademisierung in der Pflege ja sehr stark vom Bett weg funktioniert hat, ne? Also man hatten dann so Studiengänge wie Pflegemanagement, was für Ja. Führungspositionen war die Pflegepädagogik dann ja hier auch noch, also wo es dann hier vor allem dann hier einfach um Lehrtätigkeiten halt dann hier auch nochmal geht, ne? Man mittlerweile auch die Pflegewissenschaft natürlich auch sehr stark den Fokus auf Forschung hat, die also dementsprechend auch nicht mehr so stark in der Patientenversorgung tätig sind, ne? Und ja, ne, für die Pflege an sich, also das hält man es ja teilweise auch immer noch nicht für notwendig. Also da ging ja auch dann irgendwie noch mal ein Artikel jetzt im Zuge von Twitter und Wirrüttel rum. Ja, wo dann halt hier auch, ich glaube, da war ein CDU-Politiker dabei und irgendwie auch jemand aus irgendeinem Klinikverbund oder aus einem Pflegedienst, also Pflegedienstfirma dann hier irgendwie auch nochmal, ja, wo es dann auch ganz klar, ja, bisschen weniger Akademisierung, denn Beruf ist ja immer noch Berufung, so nach dem Motto, ne? Also das ist aber durchaus auch, ja, ich meine, egal ob man sich jetzt für den Beruf berufen fühlt oder nicht, ne? Aber man braucht ja trotzdem auch die Expertise. Man jetzt einfach nur Menschen helfen wollen. Also ich meine, niemand wird diesen Beruf ausüben, also der mit Menschen nicht kann, der auch nichts dafür übrig hat, Ja. Menschen dann irgendwie auch in solchen Situationen zu helfen, zu begleiten und auch gucken, dass sie da halt eben durch gewisse Situationen durchkommen. Die werden den Beruf aber auch nicht erlernen von sich aus. Das ist, muss man nicht groß diskutieren, ne? Aber selbst wenn man es so unbedingt will, ich meine, das ist jetzt erstmal der Schritt, warum man das überhaupt macht. Und was danach kommt, ist halt aber dann auch wirklich, ne? Ja, Kompetenzen lernen und dann auch lernen, sie auch entsprechend umzusetzen. Also man kann nicht irgendwie nur sagen, ja, aber er will doch helfen. Ja, kriegt aber dann halt auch die einfachsten Zusammenhänge, die aus der Ausbildung dann schon nicht irgendwie zusammen. So jemand kann halt dann nicht unbedingt eigenverantwortlich in der Pflege tätig sein. Und muss man halt dann auch mal gucken, ja, okay, ne, welche anderen Bereiche gibt es denn da zum Ja. Beispiel für Leute, die, wie gesagt, die für die Berufsausbildung nicht geeignet sind? Das gibt es ja dann durchaus, ne? Und das ist vielleicht auch einfach mal okay, das dann auch mal zu sagen. Also es habe ja, wir hatten jetzt hier an der Kammer, hatten wir jetzt auch vor einer Weile hier auch einen Anruf, wo sich jemand erbost darüber beschwert hatte, dass er ja in seinem Examen durchgefallen ist. Und er hat ja schließlich auch schon mal in der Bank gearbeitet und internationale Geldgeschäfte gemacht. Okay. Kann er jetzt nicht sein, dass bei dem Fachkräftemangel er da hier einfach so durchfällt? Ne? Also das war, Aber also jetzt das nicht sind so ganz tatsächlich auch so. dasselbe, würde ich jetzt mal sagen. Ja, nee, aber das ist so diese Ja. Anspruchshaltung, die man tatsächlich auch irgendwie hat. Ich meine, die kann jetzt, ich meine, hier war es tatsächlich so eine Einforderungshaltung, aber es gibt ja auch viele, die halt irgendwie, weil sie vielleicht auch an sich in ihrer Berufskarriere eher Niederschläge, auch Rückschläge erlebt haben, wo die sich halt tatsächlich in ihrer Persönlichkeit irgendwie einfach gekränkt fühlen, wenn sie irgendwo sind, oh Gott, nicht mal das schaffe ich, ne? Also Wo man man muss ja aber auch mal merkt, die hatten dahin eh schon gehen. nicht die hohe Ja. Meinung von dem Job, ne? Ja. Ja, also es ist so dieses gut gemeint, schlecht ausformuliert, aber wo man halt wirklich sagt, na ja, es gehört halt dann auch ein bisschen was dazu auch. Also es kann ja jetzt nicht irgendwo ein Anrecht geben, das Examen zu bestehen, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Ne? Ja. Also ich meine, es geht ja auch sehr, ja, also sehr viele Tendenzen, gerade von Arbeitgeberverbänden, dann hier eben auch dahin die Fachkraftquote, die ja momentan mal irgendwann mal auf 50% festgesetzt wurde. Also man hat halt irgendwann einfach mal gesagt, okay, 50% der Leute, die in der Pflege tätig sind, müssen die Fachausbildung haben, sprich Altenpflege oder Kranken- beziehungsweise Kinderkrankenpflege haben, ne, also im Altenheimbereich, ne? Und also da gehen jetzt auch allmählich so ein bisschen dahin, so ja, wir haben ja Fachkräftemangel, es gibt ja kaum noch Fachkräftemangel, es gibt ja kaum noch Fachkräfte irgendwie. Ja, lasst uns doch die Fachkraftquote senken irgendwie oder lasst sie so flexibilisieren dann auch. Ne? Und ich meine, fairerweise muss man sagen, der ist einfach irgendwann mal festgesetzt worden. Ne? Also da gibt es jetzt eigentlich auch nicht wirklich, ne, ja, kein Stand der Forschung dazu irgendwie, warum diese Fachkraftquote mal so auch rechtfertigt. Okay. Ich meine, der nächste Schritt wäre ja meiner Meinung nach tatsächlich, okay, wir untersuchen das jetzt ja auch einfach einmal, welcher Skillmix in dem Bereich sinnvoll wäre. Also man muss ja fairerweise auch sagen, es kann nicht, es wäre jetzt auch unsinnig zu denken irgendwie, dass jeder Handgriff hier von einer examinierten Fachkraft jetzt hier gemacht werden muss, egal ob akademisiert oder nicht. Und wäre auch utopisch zu glauben, dass halt hier ja jeder Pflegebedürftige halt nur Kontakt mit Fachkräften hat. Ich meine, man hat ja irgendwann ja auch diese Hilfskräfteausbildungen ja auch geschaffen, halt eben auch, weil es eben nicht für alles wirklich die reine Fachexpertise halt eben braucht. Aber wenn diese Entscheidung getroffen wird, welche Tätigkeit bei welchen Patienten mit welcher Qualifikation durchgeführt werden, ich meine, die muss halt dann auch fachlich entschieden werden und jetzt nicht aus ökonomischen Gründen dann hier eben auch. Exakt, ja. Also ja, deswegen da halt hier auch meine Forderung halt eben an die kommende Regierung, wie auch immer sie zustande kommen wird. Ja. dass halt dann eben auch die Pflegeforschung auch nochmal sehr viel stärker gefördert wird. Also weil momentan geht es ja wirklich nur sehr stark im Bereich der Versorgungsforschung und neue Technologien. Man gibt ja die Hoffnung nicht auf, dass wir dann doch nochmal irgendwann mal von Robotern ersetzt werden können. Ja. Ich meine, das wird sich so nicht einstellen. Man, ja, auch, wie gesagt, der Einsatz von Technologien im Rahmen der Pflegebedürftigkeit ist halt auch was, womit man sich halt auch fachlich auseinandersetzen muss, weil absolut, da kann, ja. Das kann halt auch mal schnell false friend werden. Ne? Also es kann durchaus bestimmt sehr vielen Menschen auch helfen, noch lange selbstständig und unabhängig leben zu können. Aber es kann halt auch im Zweifel auch das genaue Gegenteil jetzt hier zum Beispiel bewirken. Ne? Also indem man ihnen, weiß nicht, weil die Zeitung da jetzt mittlerweile direkt ins Haus geliefert bekommt oder alles nur noch per E-Mail und der alltägliche Gang zum Briefkasten zum Beispiel nochmal wegfällt. Das sind ja auch mal so Bereiche, die ja auch einen Menschen ja nochmal immobilisieren können. Ne? Einfach weil sie nicht mehr so viel unterwegs sind dann auch. Ja. Ne? Das ist mal so als Beispiel. Ja, genau. Was für die eine Person eine Form von neuer Zugänglichkeit ist, ist für die andere dann wieder ein Rückschritt sozusagen. Ja. Genau. Und das da ist es halt eben, deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass man wirklich auch ganz genau hinguckt, was ist für wen irgendwo das Sinnvollste. Und ich meine, das muss nicht zwingend heißen, wie gesagt, dass da, ja, dass jeder immer nur von der Fachkraft betreut werden muss, sondern wo man halt auch wirklich, ich meine, durchaus eine Fachkraft, die beurteilt, auch den Pflegebedarf diagnostiziert und mal festlegt, welche Maßnahmen sind denn jetzt hier für den Menschen jetzt am geeignetsten. Und zwar jetzt nicht nur im Rahmen seiner körperlichen Pflegebedürftigkeit, sondern auch in dem, was jetzt hier seine spezielle Lebenssituation unter Umständen auch betrifft dann hier. Ne? Also auch was die Angehörigen betrifft. Ne? Ich meine, die Angehörigenpflege ist ja jetzt auch generell jetzt mal nichts, was zwangsläufig schlechter ist, ne, als die Pflege von einer ausgebildeten Fachkraft dann ja hier auch. Aber wo man halt durchaus auch gucken muss, okay, wo sind vielleicht nochmal Ansätze, wo unterstützt werden muss? Und also das kann sehr mannigfaltig halt dann hier eben auch sein. Und ich meine, glaube ich, das ist auch so ein Bereich, wo man auch nochmal sehr viel stärker eigentlich auch ansetzen muss. Gerade wenn man halt dann hier auch bedenkt, Angehörige, ich meine, es ist, Angehörigenpflege ist unter Umständen 24/7-Job. Ja. Na? Also sehr viele Angehörige, die zum Beispiel Unterstützungsleistungen der Pflegeversicherung, die gesetzlich festgeschrieben sind, nicht kennen. Na, es sagt ihnen auch niemand. Das ist halt, stelle ich halt auch immer wieder fest. Ne? Dieses System ist halt auch leider so gemacht, dass es nicht verstanden werden soll. Also du musst dich da wirklich schon sehr reinfuchsen, um eben deine ganzen Ansprüche und so weiter überhaupt zu kennen. Ja, also und je eher man halt dann hier auch jemanden hat, der sich vielleicht nicht unbedingt pflegerisch, medizinisch auskennt, sondern halt gerade auch, was dieses Sozialversicherungsrecht da hier auch nochmal betrifft, wo er genau weiß, wo kann ich denn nachfragen, wo kriege ich denn die Antwort, ne? Und bei wem muss ich denn jetzt hier was beantragen dann hier auch? Und wo weiß ich, okay, ich muss einfach nur oft genug beantragen und dann kriege ich dieses oder jenes dann hier schon, was ich brauche. Ja, das ist nicht ganz zu unterschätzen, nee, halt dann ohne. Hier eben auch. Und in Deutschland haben wir halt natürlich auch nochmal einen sehr starken Fokus darauf, dass halt, sagen wir es mal so, in erster Linie springt die Familie ein. Also man hat da schon, ja, einfach mal so pflegerische Versorgung, die Familien, ne, das ist unsere Keimzelle in der Gesellschaft, ja. Nicht nur was das Kinderkriegen betrifft, sondern halt dann auch, wie gesagt, was das sich umeinander kümmern, was prinzipiell auch erstmal nicht von vornherein verwerflich ist, ne, aber wenn halt dann hier Familien genau mit diesen Belangen dann hier gerade, was Pflegebedürftigkeit betrifft, die ja dann ja sich ja auch über Jahre hinziehen kann, wo jemand unter Umständen rund um die Uhr irgendwie verfügbar sein muss und nach dem Rechten sehen muss und so weiter, das, ja, werden halt dann oft genug halt eben auch damit alleine gelassen und sehr viele wissen dann halt auch gar nicht, was ihnen denn zustehen würde. Das ist zum Beispiel im Jahr, glaube ich, bis zu 3, 4 Wochen eine Verhinderungspflege möglich ist. Also wo man auch mal sagen kann, okay, es kümmert sich in der Zeit jemand anders darum. Das wird dann auch von der Versicherung bezahlt. Man kann mal Urlaub machen oder was heißt Urlaub? Also man kann dann auch mal 2, 3 Wochen im Jahr dann auch einfach mal runterkommen dann auch und auch mal ein bisschen Abstand gewinnen. Also und dann selber auch die Kräfte sammeln, um das dann auch wieder weiter fortführen zu können. Ja, dann auch. Ne? Aber dann vielleicht noch mal jetzt so zum Schluss würde mich interessieren oder beziehungsweise es schließt, glaube ich, ganz gut daran an. Also du hast es ja auch schon gesagt, eigentlich dafür, dass wir alle in unserem Leben an irgendeinem Punkt, wenn nicht sogar dauerhaft, auf Pflege angewiesen sind, ist unsere Gesellschaft ja nicht auf diese Bedürfnisse wirklich ausgerichtet. Aber was können jetzt so Leute wie ich so zum Beispiel, ne, die jetzt so außerhalb von Pflegeberufen sich befinden, aber natürlich das Ganze unterstützen möchten und sich auch dessen bewusst sind, was da auf dem Spiel steht. Also wie können wir eigentlich da solidarischer sein? Wie können wir die Anliegen besser unterstützen? Denn letztendlich betrifft es uns ja alle. Ja, wie kann man das jetzt machen? Ja. Wurde ich tatsächlich auch schon häufiger gefragt jetzt. Also ich meine, da ich ja mitten im Beruf ja auch bin und das ja, also ich meine, ich sehe ja das für mich, da ich ja, ja, Berufsangehörige bin, also gehört das für mich auch einfach mal mit dazu, dass ich halt in einem Berufsverband drinnen bin, um da auch einfach mal solche Dinge hier mitzugestalten. Ja, also ich weiß nicht, ich meine, mir fallen natürlich auch so Sachen ein. Es gibt ja zum Beispiel auch den Zusammenschluss der Care Revolution, ne? Also wo eben auch viele Leute aus diesen Berufsbereichen sich zusammenschließen. Naja, ich meine, die Care Revolution hat ja vor allem ja auch noch einen sehr starken Fokus ja dann auch auf den privaten Care-Bereich dann hier eben auch, wie kann ja diese sogenannte Reproduktionszeit oder Reproduktionsarbeit zu Hause, also wo ja nicht nur das rein sich um Menschen kümmern, sprich Kinder und zu pflegende Angehörige, sondern durchaus auch, ne, wenn es darum geht, sein, ja, das eigene Zuhause auch in Ordnung zu halten, auch, dass man darin auch gut leben kann. Also da ist ja der Fokus nochmal sehr viel stärker darauf. Aber ja, nichtsdestotrotz ist Care Revolution durchaus ja auch, ja, mal ein guter Ansatz dann halt auch, ja, wo man sich engagieren kann dann dahingehend auch, ja, in Sachen Medien zum Beispiel ist, wäre es für uns vor allem halt dann auch ein ganz großes Anliegen, da hier auch zu sagen, ja, also wenn es um pflegerelevante Themen geht, dass da halt hier dann halt auch wirklich, ne, Leute mit einer pflegerischen Expertise. Ne, also dann im Zweifelsfall den Leserinnenbrief zu schreiben und das zu fordern auch. Durchaus auch, ja, und da jetzt hier nicht bloß im Sinne von, also weil viele verstehen das ja gerne so, ich hole mir jetzt dann mal hier irgendwie mal eine Altenpflegerin mal schnell von Station und dann lasse ich sie mal darüber reden, wie schlimm ihre Arbeitsbedingungen sind, aber dann das Politische darüber hinaus, was gemacht werden müsste, wenn es dann ums rein Fachliche geht, die Expertise geht, da frage ich dann doch wieder irgendwie jemand anderen. Also das soll es ja jetzt dann auch nicht sein, was leider ich sehr häufig auch momentan mitkriege. Also es waren ja auch Ja, in einigen Talkshows war das dann auch immer wieder mal sehr, sehr schön, halt irgendwie auch zu beobachten. Also es war so ungefähr, naja, da war eine Pflegekraft mit da, die durfte dann wieder darüber reden, ne, wie schlimm, schlimm, schlimm alles ist, ne. Und dann die anderen auch, waren noch Gesundheitspolitiker, da war auch irgendwie eine Journalistin, die sich da hier sehr viel mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Die haben sich dann darüber unterhalten, wie man das Problem dann jetzt hier lösen kann, ne. Also da war dann hier die Kollegin oder der Kollege, der dann da mal, also der hatte dann Pause dazu, so jetzt Dass es reden dann Dosen hier, irgendwie passen nur Sie. so ein Betroffenheitsporn wird in dem Sinne, ne? Genau, Ja, ja. ja. Ja, also der fällt mir, also ist halt auch etwas, was mir jetzt auch bei Twitter und Viertel sehr stark auch nochmal aufgefallen ist. Also, weil halt dann irgendwie, es wurde halt auch immer wieder darüber und rezitiert, wie schlimm das alles ist, wie schlimm die Arbeitsbedingungen dann hier auch sind. Und ja, Lösungsansätze gab es halt dann keine. Also allein auch von meinem Berufsverband auf Facebook, der dann halt auch immer wieder mal Anfragen von Redaktionen geteilt hat. Ja, also die dann auch im Wortlaut dann irgendwie so, ja, wir suchen Pflegekräfte, die darüber reden, wie schlimm alles in ihrem Job ist. Ne? Und das ist halt, wo ich halt dann auch irgendwo sage, ja, ich meine, klar, Probleme müssen benannt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, Da dürfen aber wir wir nicht müssen stehen halt auch mal bleiben. so, genau, also weil wir haben ja dann schon halt auch die Situation, dass solche Dinge hingenommen werden. Ich meine, wir reden seit den 60er Jahren und eigentlich noch viel, viel länger davon, dass wir Pflegenotstand haben, dass der Beruf sehr anstrengend ist, sehr belastend ist. Ja, was war denn jetzt in den letzten 40 Jahren auch, ne? Ja. Also, da hat sich ja jetzt nicht wirklich so viel getan, dann halt eben auch, ne? Also gerade dahin, dass man jetzt mal in Sachen Arbeitsrechten oder im Umgang mit dem Arbeitsrecht hier zumindest mal mit anderen Berufen jetzt mal gleichziehen dann auch, ne? Aber jetzt, darüber hinaus, ich meine, dass der Beruf sehr anstrengend und sehr belastend ist und sein kann, ich meine, das ist eine Binsenweisheit halt dann hier eben auch, ne? Dass der Beruf aber dran nichtsdestotrotz ja auch, und deswegen mag ich den ja trotzdem ja auch immer noch, weil sonst hätte ich jetzt mich dann auch nicht durch ein doch im Vergleich zu anderen Studiengängen sehr exotisches Studium hier entschieden, um da trotzdem noch irgendwie weiterzumachen und zu gucken, wie kann man denn jetzt hier einige Dinge in dem Bereich verbessern, dann hier eben auch, dass, ne? Und dann hätte ich, keine Ahnung, Bankerlehre gemacht oder irgendwas. Ja, wäre einfacher gewesen, ne? Ja. Nee, aber ja, also ich meine, es ist ja auch ein sehr spannender Beruf halt dann auch. Also ich fand es zum Beispiel auch immer sehr faszinierend, halt dabei halt eben auch zu beobachten, wie gehen denn unterschiedliche Menschen mit, ne, ihren Erkrankungen um, wie gehen ihre Familien damit um auch. Und es ist halt natürlich auch zu wissen, irgendwann mal einen Menschen auch gesund nach Hause schicken zu können dann auch. Also und wo ich halt dann eben auch genau weiß, okay, ne, also da haben Antibiotika und Medikamente nur einen Teil davon halt geleistet, ne, dass ich den Menschen wieder aufgerichtet habe oder dass meine Kolleginnen und ich den Menschen wieder gut aufgerichtet haben, ihn mobilisiert haben, mit ihm auch immer wieder trainiert haben, ne, dass er wirklich selbstständig wieder sein kann und auch wieder ein bisschen Selbstbewusstsein selber ja auch schafft und Optimismus auch da weiterzumachen, wenn er auf Reha geht und so weiter. Also ich meine, das ist ja dann auch, wo ich halt dann auch sage, das ist das, was mich stolz macht. Und da ist es mir dann schon auch egal, ob der Mensch dann mir danach Danke sagt oder nicht. Ne? Also, und ich glaube, dass solche Dinge sollten durchaus auch so ein bisschen auch im gerade im medialen Bereich dann auch wieder ein bisschen auch betont werden. Ne? Weil es muss ja, mein, da muss man halt dem Herrn Rüttel halt durchaus auch recht geben. Wenn wir alle nur darüber reden, wie schlimm, schlimm, schlimm alles in dem Beruf ist, müssen wir uns ja auch nicht wundern, dass dann, wenn kein Nachwuchs mehr kommt. Ne? Aber wie gesagt, es soll halt nicht von einem Extrem ins andere, ne, weil Probleme müssen halt dementsprechend trotzdem benannt werden. Und ich meine, wir sind ja wichtig, weil sonst, glaube ich, hätten wir uns ja schon längst abgeschafft, wenn man uns nicht bräuchte. So, Ja, ja. nee, du hast ja recht. Ja gut, aber dann wollen wir mal wirklich hoffen, dass jetzt die Aktion da auch den genötigen Schwung bringt, um ja, dass wir wirklich weiter darüber reden und auch vor allem, ja, das wäre jetzt, glaube ich, echt nochmal mein Aufruf an alle, die jetzt eben nicht in dem Bereich arbeiten, wie gesagt, aber die vielleicht jetzt auch gerade durch den Podcast ein bisschen besser verstanden haben, was da alles mit dranhängt und wie wichtig das ist, ja, das einfach auch zum Anliegen von uns allen zu machen, denn das ist es eigentlich schon. Ja. Ja, ich meine, jeder ist im Grunde in irgendeiner Form bedürftig. Wir sind alle irgendwie in irgendeiner Form auf die Hilfe von anderen angewiesen. Und sei es jetzt ja auch nur der Busfahrer oder der Taxifahrer, der, ne? Also ich meine, das findet ja auf sehr vielen Ebenen ja dann statt, ne? Und ja, ich meine, ja, Pflegebedürftigkeit, ich meine, das ist halt auch so ein Thema. ist halt auch immer gern mit sehr viel Ekel auch verbunden. Deswegen redet man da nicht so gerne drüber, verdrängt dann auch den Gedanken daran, wie es macht man denn, wenn es mich selber trifft? Was macht man denn, wenn es jetzt hier meine Eltern trifft dann auch? Wie gehen wir damit um? Wie regeln wir das? Und da müssen wir, glaube ich, uns durchaus auch allgemein auch einfach mal für das Thema stärker öffnen und uns da wirklich halt dann auch einen Kopf drum machen, dann halt hier eben auch, weil es kann halt einen auch einfach mal sehr schnell kommen. Und ich meine, unabhängig davon, wie alt man ist. Und dann ist es halt zumindest dann auch mal gut, wenn man zumindest mal über einige Dinge dann ja hier auch schon mal gesprochen hat, dann hier eben auch, ne? Also durchaus auch frühzeitig sich auch zu überlegen, ne, ja, suche ich mir eine barrierefreie Wohnung zum Beispiel, ne? Dass ich nicht so, ne, gleich wieder umziehen muss, wenn, ne, ich mal irgendwie mal ein bisschen Hilfe brauche und, ne, oder gar nicht mehr das Haus verlassen kann, wenn es denn soweit ist dann auch, ne? Und ja. Ja, Mensch, aber Kopf gemacht haben wir uns auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Expertise an dieser Stelle. Ich fand das super spannendes Gespräch und wie gesagt, ich sehe das ja auch eher so als Teil von, da wird noch ganz viel kommen, denke ich. Und Ja, gerne auch mit dir muss. wieder. Und Ja. ja, insofern möchte ich dir an dieser Stelle danken und möchte auf jeden Fall auch allen ja, von unseren HörerInnen danken, die uns bis hierhin hoffentlich fleißig zugehört haben. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt, lasst uns das gerne zukommen. Ich werde, wie gesagt, nochmal alle Infos, Hintergrundinfos, die wir jetzt so drin hatten, mit Links unterfüttern. Die findet ihr dann in der Linkliste. Da findet ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, wie ihr zum Beispiel Beatrice auf Twitter findet. Und genau, ansonsten würde ich mich freuen und natürlich alle anderen Kleinen auch, wenn ihr uns vielleicht eine positive Bewertung bei iTunes hinterlasst. Dann finden uns nämlich noch mehr Menschen und diesen schönen Podcast. Und ansonsten sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und vielen Dank. Tschüss.